größte Sensation. Das ist mein Grammophon. Unser Freund Polacek sagt zu Josephine, schauen sich wohl da um Eck gleich im Mezzanin. Doch sie sagt, ich geh nicht drauf, pfeif ich drauf, häng dich auf. Aber Fräulein, sind wir schick, machen wir's mit Musik. Ich hab zu Hause ein Gras, ein Gras, ein Grammophon, das macht so schön trara, trara. Sie wissen schon, man steckt die Nadel rein, gleich fängt es an zu schreien. Die größte Sensation, das ist mein Grammophon. Unser Freund Polacek ist schon Ehemann und er tut es Besteck und ich reit ihn an. Kommt er einmal heim nach Ziel, traut sich nicht drauf zu gehen. Wachmann fragt, wo stehen wir hier? Sagt er, geht mit mir. Ich hab zu Hause ein Gras, ein Gras, ein Grammophon. Das macht so schön trara, trara. Sie wissen schon, man steckt die Nadel rein. Gleich fängt es an zu schreien. Die größte Sensation ist mein altes Grammophon.